Erster, der fünfte Engel blies die Trompete. Ich sah einen Stern vom Himmel fallen. Der Stern bekam den Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds. Zweiter, er öffnete den Brunnen des Abgrunds. Rauch stieg aus dem Brunnen auf. Der Rauch war wie der Rauch eines großen Ofens. Die Sonne und die Luft wurden dunkel wegen des Rauchs. Dritter, aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde. Sie bekamen Kraft. Ihre Kraft war wie die Kraft von Skorpionen. Vierter, man sagte den Heuschrecken, sie sollen das Gras nicht schädigen. Sie sollen auch keine Bäume schädigen. Sie sollen nur die Menschen schädigen, die kein Siegel Gottes auf der Stirn haben. Fünfter, die Heuschrecken dürften die Menschen nicht töten. Sie dürften sie 5 Monate lang quälen. Das Quälen war wie ein Stich von einem Skorpion. Sechster, in diesen Tagen werden die Menschen sterben wollen. Aber sie werden den Tod nicht finden. Der Tod wird vor ihnen weglaufen. Siebter, die Heuschrecken sahen aus wie Pferde im Krieg. Sie trugen goldene Kränze auf ihren Köpfen. Ihre Gesichter waren wie Menschengesichter. Achter, sie hatten Haare wie Frauenhaare. Ihre Zähne waren wie Löwenzähne. Neunter, sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Ihre Flügel machten Lärm. Der Lärm war wie viele Pferdewagen, die in den Krieg fahren. Zehnter, sie hatten Schwänze wie Skorpione. In ihren Schwänzen waren Stacheln. Mit diesen Stacheln konnten sie Menschen 5 Monate lang schädigen. Elfter, ihr König war der Engel des Abgrunds. Sein Name ist Abaddon auf Hebräisch. Auf Griechisch heißt er Apollyon. Zwölfter, das erste Leid ist vorbei. 2 weitere Leiden werden noch kommen. 13. Der sechste Engel blies die Trompete. Ich hörte eine Stimme. Die Stimme kam von den 4 Ecken des goldenen Altars vor Gott. 14. Die Stimme sagte zum sechsten Engel, lass die 4 Engel frei. Sie sind am großen Fluss Euphrat gefesselt. 15. Die 4 Engel wurden freigelassen. Sie waren bereit, 1/3 der Menschen zu töten. Sie warteten auf die richtige Stunde, den Tag, den Monat und das Jahr. 16. Die Zahl der Reiter war 200 Millionen. Ich hörte diese Zahl. 17. Ich sah die Pferde und die Reiter. Die Reiter hatten rote, blaue und gelbe Panzer. Die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe. Aus ihren Mäulern kam Feuer, Rauch und Schwefel. 18. 1/3 der Menschen starb durch diese 3 Plagen. Sie starben durch das Feuer, den Rauch und den Schwefel aus den Mäulern der Pferde. 19. Die Kraft der Pferde war in ihren Mäulern und in ihren Schwänzen. Ihre Schwänze waren wie Schlangen. Sie hatten Köpfe und schädigten damit. 20. Die anderen Menschen starben nicht durch diese Plagen. Aber sie änderten ihre Taten nicht. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten. Sie beteten auch Götzenbilder an. Diese Götzenbilder waren aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz. Sie konnten nicht sehen, hören oder gehen. 21. Sie änderten sich nicht. Sie hörten nicht auf zu morden. Sie hörten nicht auf, Zauberei zu machen. Sie hörten nicht auf, sexuell zu sündigen. Sie hörten nicht auf zu stehlen.